Ü7. 1. Wie ist die Telefonnummer von Siemens in Singapur, bitte? 68 35 48 17. Und die Vorwahl von Singapur? 65. 2. Die Vorwahl von Namibia, bitte. Namibia? Moment, das ist die 264. 3. Die Faxnummer vom Hotel Borg in Island? Einen Moment. 55 11 42 8 und 354 für Island. 4. Die Nummer von Avis in Buenos Aires, bitte. Ja, die Nummer ist 11 4480 9387 und 54 für Argentinien.